Und sie sagen, wenn der Allerbarmer gewollt hätte, hätten wir ihnen nicht gedient. Sie haben kein Wissen davon. Sie stellen nur Schätzungen an.